Was könnten und sollten wir denn, zum Beispiel im Garten, konkret anders machen? Im eigenen Garten sollten wir zum Beispiel ganz auf künstliche Pflanzenschutzmittel und Dünger verzichten. Und zwar sofort. Es gibt doch wirklich genug natürliche Mittel und Wege, seinen Pflanzen etwas Gutes zu tun und Unkraut und Schädlinge zu bekämpfen. Viele Mittel kann man ohne großen Aufwand und ohne besondere Fachkenntnisse sogar selbst herstellen. Außerdem lassen sich einige Nützlinge gezielt zur Bekämpfung der Schädlinge einsetzen und so kann man gleichzeitig den eigenen Garten noch lebendiger gestalten. Um den Nützlingen einen sicheren und attraktiven Lebensraum zu sichern, kann man außerdem ein Insektenhotel aufstellen. Ein Insektenhotel? Was soll man sich denn darunter vorstellen? Insektenhotels sind eigentlich schon seit den 1990er Jahren bekannt, haben aber erst in den letzten Jahren größere Verbreitung gefunden. Im Grunde ist ein Insektenhotel ein Häuschen aus Naturholz mit verschiedenen Fächern, die zum Beispiel mit kleinen Baumscheiben, Schilfstücken, Lochziegeln, Tannenzapfen, Baumrinde, Holzwolle oder Stroh gefüllt sind. Geeignet ist alles, was den Insekten einen Unterschlupf bietet. Werden solche Hotels denn tatsächlich von Insekten genutzt? Normalerweise funktioniert das ziemlich gut. Dadurch, dass die Insekten in der freien Natur immer weniger Stellen finden, die sich für den Nestbau und damit eine erfolgreiche Überwinterung eignen, werden solche Angebote in der Regel gern angenommen. Mittlerweile sieht man diese Insektenhotels in vielen öffentlichen Parks. Besonders gut eignen sie sich aber auch für kleinere Gärten. Da wir schon beim Thema Garten sind, würde ich allen Hausbesitzern außerdem empfehlen, etwas mehr wilde Unordnung im eigenen Grün zuzulassen und sogar ganz gezielt zu unterstützen. Ein wunderschön gepflegter und regelmäßig getrimmter Rasen mag ja als Beweis dafür gelten, dass die Besitzer sich regelmäßig und mit großem Fleiß darum kümmern, den Insekten bietet er aber leider kaum natürlichen Lebensraum. Viel leichter lassen sich Nützlinge durch einen naturnahen Garten, also zum Beispiel durch eine Wildblumenwiese, anlocken. Auch wenn man nur ein paar Quadratmeter Wild wachsen ließe, wäre das schon eine große Hilfe für die kleinen Tiere. Wer sich also eigenes Obst im Garten wünscht, sollte unbedingt dafür sorgen, dass sich Bestäuber wie Hummeln oder Bienen dauerhaft ansiedeln können. Und da ist so ein Insektenhotel ein guter Ansatz. Gibt es irgendwelche Richtlinien, wie so ein Insektenhotel auszusehen hat? Mittlerweile kann man Insektenhotels in allen Baumärkten und in verschiedenen Größen und Formen kaufen. Aber wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, kann man natürlich auch selbst eins basteln. Dazu findet man im Internet ganz genaue Anleitungen und Tipps. Für jeden Geschmack ist da etwas dabei. Für den Anfang würde aber auch schon ein einfacher, mit Sand gefüllter Eimer reichen. Auch darin fühlen sich einige nützliche Insekten wohl. Herr Marasek, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, soll hier noch ein weiterer Gast zu Wort kommen. Doch zunächst bin ich gespannt, was Sie zu dem Thema zu sagen haben. Wie stehen Sie zu Herrn Maraseks Äußerungen und Vorschlägen? Und welche Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht?